Die südkoreanischen Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen veranstalteten am 28. Juni vor dem Verteidigungsministerium die 170. Kundgebung für Frieden und Abrüstung und prangerten an, dass das Ministerium unter dem Vorwand der Maßnahme gegen die Kernwaffe- und Raketendrohung Nordkoreas dem Parlament einen Antrag eingereicht hatte, in dem der Verteidigungsetat 2017 um 5,3% so viel wie im Vorjahr erhöht wurde.